Abschnitt 24 aus Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde von Felix Salten. Abschnitt 24. Die Kälte zerbrach und mitten im Winter entstand eine Lücke. In großen Zügen trank die Erde den schmelzenden Schnee, so dass überall schon breite Flächen des Bodens zum Vorschein kamen. Die Amseln sangen noch nicht, aber wenn sie jetzt vom Boden aufflogen, wo sie Würmer suchten, oder wenn sie von Baum zu Baum flatterten, ließen sie ein lang andauerndes, fröhliches Schrillen hören, das fast schon wie Gesang war. Der Specht begann da und dort wieder zu lachen, Elstern und Krähen wurden gesprächiger, die Meisen plauderten lustiger miteinander und die Fasanen blieben jetzt, wenn sie von ihren Schlafbäumen sich abgeschwungen hatten, beinahe ebenso lange wie zur guten Zeit an einer Stelle stehen, um in der Morgensonne ihr Gefieder zu schütteln und ihren metallisch berstenden Ruf auszukrähen. In kurzen Pausen, immer wieder und wieder. An solch einem Morgen schweifte Bambi weiter umher als sonst. In erster Frühdämmerung kam er an den Rand des Grabens. Drüben auf der anderen Seite, dort, wo er früher einmal gelebt hatte, regte sich etwas. Bambi blieb im Gestrüpp verborgen und spähte hinüber. Richtig, dort ging jemand von seiner Art, langsam hin und her, suchte die schneefreien Flecke und machte sich an den voreilig emporgetriebenen Gräsern zu schaffen. Eben wollte Bambi sich gleichgültig abwenden und weggehen, da erkannte er Fallin. Seine erste Regung war, hervorzuspringen und sie zu rufen. Aber er blieb stehen wie festgebunden. So lange Zeit hatte er Fallin nicht gesehen. Sein Herz fing heiß zu klopfen an. Fallin ging langsam, als wenn sie müde wäre oder traurig. Sie glich jetzt ihrer Mutter, sah aus wie Tante Ena, und Bambi bemerkte das mit einem wunderlich quälenden Staunen. Fallin hob das Haupt und spähte herüber, als fühle sie seine Nähe. Wieder zog es Bambi, hervorzutreten, aber wieder stand er, von Ohnmacht gelähmt, und konnte sich nicht regen. Er sah, dass Fallin grau geworden war und alt. Die muntere, dreiste, kleine Fallin, dachte er, wie schön ist sie gewesen und wie behende. Die ganze Jugendzeit schimmerte plötzlich in ihm auf. Die Wiese, die Wege, die seine Mutter ihn geführt hatte, die frohen Spiele mit Gobo und Fallin, das gute Heupferdchen und der Schmetterling, der Kampf mit Karus und Ronno, in dem er Fallin für sich erobert hatte. Er fühlte sich auf einmal wieder glücklich und war dennoch erschüttert. Drüben ging jetzt Fallin, das Haupt zu Boden gesenkt davon, langsam, müde und traurig. Bambi liebte sie in diesem Augenblick mit hinströmender, zärtlicher Wehmut, wollte durch den Graben, der ihn nun schon so lange von ihr und den anderen trennte, hinüber, wollte sie einholen, sie anreden und mit ihr von der Jugend sprechen, von allem, was gewesen. Dabei sah er ihr nach, wie sie durch die kahlen Sträucher fortging und endlich verschwand. Lang stand er da und blickte hinüber. Ein Donnerschlag krachte, Bambi fuhr zusammen. Das war hier, auf dieser Seite des Grabens, nicht eben nahe, aber doch hier, auf dieser, seiner Seite. Da knallte noch ein Donnerschlag und gleich darauf wieder einer. Bambi tat einige Sätze tiefer ins Dickicht zurück, hielt dort inne und lauschte. Alles still, behutsam schlich er heimwärts. Der Alte war schon da, hatte sich aber noch nicht niedergetan, sondern stand neben dem gestürzten Buchenstamm, als habe er gewartet. »Wo bleibst du so lange?« fragte er so ernst, dass Bambi schwieg. »Hast du vorhin gehört?« fuhr der Alte nach einer Weile fort. »Ja«, antwortete Bambi, »dreimal. Er ist im Walde.« »Freilich«, der Alte nickte und wiederholte mit besonderer Betonung, »er ist im Walde. Wir müssen hingehen.« »Wohin?« entschlüpfte es Bambi. »Dorthin«, sagte der Alte, und seine Stimme war schwer, »dorthin, wo er jetzt ist.« Bambi erschrak. »Erschrick nicht«, redete der Alte weiter. »Komm jetzt und sei ohne Furcht. Ich bin froh, dass ich dich hinführen und dir das zeigen kann.« Er zögerte und setzte leise hinzu, »ehe ich scheide.« Bambi blickte den Alten betroffen an und gewahrte nun mit einem Male, wie verfallen er aussah. Sein Haupt war jetzt ganz und gar weiß, sein Gesicht ganz abgemagert, in seinen schönen Augen war der tiefe Glanz erloschen. Sie hatten einen matten, grünen Schein und waren wie gebrochen. Bambi und der Alte gingen nicht weit, da wehte ihnen der erste Hauch jener scharfen Witterung entgegen, die so viel Drohung und Entsetzen in ihr Herz zu senden vermag. Bambi blieb stehen, aber der Alte ging weiter, geradewegs dieser Witterung entgegen. Zögernd folgte Bambi. In immer schärferen Wellen schlug der aufreizende Geruch heran. Doch der Alte ging unaufhaltsam weiter. In Bambi war der Fluchtgedanke aufgesprungen, zuckte in seiner Brust, fuhr ihm siedend durch Kopf und Glieder und wollte ihn mit sich fortreißen. Er hielt sich gewaltsam und blieb dicht hinter dem Alten. Nun schwoll diese feindselige Witterung so mächtig an, dass keine andere neben ihr sich mehr fühlen ließ und dass es kaum noch möglich war zu atmen. »Da«, sagte der Alte und trat zur Seite. Auf zerknicktem Buschwerk, im zerwühlten Schnee lag er am Boden, zwei Schritte vor ihnen. Ein unterdrückter Schrecklaut entfuhr Bambi und mit einem jähen Sprung setzte er zur ersehnten Flucht an. Er war beinahe von Sinnen vor Schreck. »Halt«, hörte er den Alten rufen, blickte sich um und sah, wie der Alte ruhig dort stand, wo er am Boden lag, außer sich vor Staunen, herbeigezwungen von seinem Gehorsam, von grenzenloser Neugierde und bebendem Erwarten, trat Bambi näher. »Nur näher, ohne Furcht«, sagte der Alte. Da lag er, das blasse, nackte Gesicht nach aufwärts gewendet, der Hut ein wenig abseits für sich im Schnee, und Bambi, der nichts von Hüten wusste, meinte, dies furchtbare Haupt sei in zwei Stücke zerschlagen. Der entblößte Hals des Raubschützen war von einer Wunde durchbohrt, die wie ein kleiner, roter Mund offen stand. Blut sickerte noch leise hervor. Blut starrte in den Haaren, unter der Nase und lag in einer breiten Lache im Schnee, der von seiner Wärme zerschmolz. »Hier stehen wir«, begann der Alte leise. »Ganz bei ihm stehen wir. Und wo ist nun die Gefahr?« Bambi sah zu dem Liegenden nieder, dessen Gestalt, dessen Glieder und Fell ihm rätselhaft und grauenvoll erschienen. Er schaute in die gebrochenen Augen, die blicklos zu ihm emporstarrten, und er begriff gar nichts. »Bambi«, fuhr der Alte fort, »erinnerst du dich an das, was Gobo gesagt hat, an das, was der Hund gesagt hat, an das, was sie alle glauben? Erinnerst du dich?« Bambi vermochte nicht zu antworten. »Siehst du wohl, Bambi«, sprach der Alte weiter, »siehst du nun, dass er da liegt wie einer von uns? Höre, Bambi, er ist nicht allmächtig, wie sie sagen. Er ist es nicht, von dem alles kommt, was da wächst und lebt. Er ist nicht über uns. Neben uns ist er und ist wie wir selber und erkennt wie wir die Angst, die Not und das Leid. Er kann überwältigt werden gleich uns, und dann liegt er hilflos am Boden, so wie wir anderen, so wie du ihn jetzt vor dir siehst. Eine Stille war. »Verstehst du mich, Bambi?« fragte der Alte. Bambi erwiderte flüsternd, »Ich glaube.« Der Alte gebot, »So sprich.« Bambi erglühte und sprach bebend, »Ein anderer ist über uns allen, über uns und über ihm.« »Dann kann ich gehen«, sagte der Alte. Er kehrte sich ab, und sie wanderten beide eine Strecke miteinander. Vor einer hohen Eiche blieb der Alte stehen. »Folge mir nicht mehr, Bambi«, begann er mit ruhiger Stimme. »Meine Zeit ist aus. Nun muss ich mir einen Platz suchen für das Ende.« Bambi wollte reden. »Nein«, der Alte schnitt ihm das Wort ab. »Nein, in der Stunde, der ich jetzt entgegengehe, sind wir ein jeder allein. Leb wohl, mein Sohn. Ich habe dich sehr geliebt.« Ende von Abschnitt 24.